Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Dr. Animons und Genrefilm-Podcast eures Vertrauens, wo sich. Boah. Guter Nochmal Anfang. Ja. Perfekt, perfekt, perfekt. Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Look, now's the time to go through that door. Find what lies beyond. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktor, dem Monster- und Genrefilm-Podcast eures Vertrauens, wo sich Möter, Waldi und der Spinosaurus gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir wie immer live zugeschaltet ist der Philipp. Ich habe meine Reference verstanden. Ich weiß, warum der Möter. Ich weiß es mal. Ja. Ausgezeichnet. Hallo übrigens. Und Philipp, wir sind heute... Ja, hallo. Philipp, du wirst es vielleicht schon bemerkt haben, aber wir sind heute nicht bloß zu zweit, wir sind zu dritt. Wir besprechen heute einen Film, die wieder mal Kroko-Expertise verlangt. Und dafür haben wir uns natürlich wieder mal den Armin Reindl eingeladen. Hallo, danke, dass du mich wieder mal dabei hast. Sehr gerne. Ist überfällig geworden, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also mich freut es jetzt wieder bei dem Crocker-Film. Ich habe mir auch schon ein paar dumme Fragen aufgeschrieben, die ich da stellen kann, die mir so während des Films gekommen sind. Könnte sein, dass ich ein paar von denen das letzte Mal schon gestellt habe, aber weißt ja. Also die. Nee, ja. Man lernt immer was dazu. Ich habe Sachen seitdem auch sicher gelernt und ich habe mir selber meine Notizen gemacht. Okay, Crocker-Film. Wir reden heute im Rahmen unserer No Shark Week über den Film Lake Placid. Und ich glaube, wenn ich die vorherigen Filme dieses Monats betrachte, ist dies der Film, der vielleicht strukturell am ähnlichsten zu Der Weiße Hai ist, weil wir machen ja so ein bisschen Weiße Hai-Knock-Offs, die aber ohne Hai sind. Und der hat schon ein bisschen mehr davon wie also Piranha zum Beispiel. Aber bevor wir uns Lake Placid genauer widmen, spielen wir eine kleine Aufwärmrunde, ein kleines Aufwärmspiel. Und das ist natürlich Ikea vs. Ultra. Genau, bei dem ich und Philipp und den Armin jetzt hat über drei Runden jeweils einen Namen vorlesen werde und ihr beide müsst gemeinsam raten, ob es sich dabei um ein Produkt aus dem IKEA-Katalog oder um ein Monster oder eine Kreatur aus dem Ultraman-Universum handelt. Armin, ich hoffe, du warst in letzter Zeit beim IKEA einkaufen oder hast Ultraman angeguckt. Ich habe mir mit Jakobus einen neuen Film auf Netflix eingesehen. Das ist ja schon mal was. So hat er nicht gekommen. Aber es bringt meistens so oder so nichts. Ja. Das heißt quasi Devodora 4. Wobei jetzt, ich glaube, wer hat das große Monster geheißen? Gigatron. Das war, glaube ich, schon sehr leicht, als Monster zu entlaufen, der Name. Naja, es könnte auch ein fetter Schrank sein. Ja, ich wollte gerade sagen, Gigatron habe ich letztens bei Ikea, glaube ich, gesehen. Als Produkt oder wollte der einkaufen? Ja. Das lasse ich mal ungesagt. Okay. Auf dem Spiel steht natürlich wieder, wer das Outro sprechen muss, ich oder der Philipp. Und natürlich, viel wichtiger, ein Bier. Okay, ich schaue mal so auf mein Handy, wo ich meinen Ordner habe mit den ganzen IKEA- und Ultra-Kram drin. Genau, und frage euch, IKEA oder Ultra? Argen. Boah. A-G-I-N, Argen. Oh Gott, das ist heftig ambivalent. Argen. Also ich bekomme irgendwie eher so Schrank-Vibes. Also das könnte irgendwie so ein, jetzt nicht ein Schrank selber, sondern so eine Kiste sein, die man in den Schrank selber reinstellt. Muss ich jetzt irgendwie an sowas denken bei dem Namen. Wobei man ihn auch gut schreien könnte, also. Armin, was meinst du? Irgendwie. Ich habe mir gedacht, Ölsprecherwinkel ist sehr einfach, sehr IKEA-mäßig, hätte ich mir gedacht. Andererseits, ja, könnte man gut schreien, könnte doch ein Kaiju auch sein. Aber ich glaube, ich lehne eher zu IKEA. Ja, ich auch ein bisschen. Also wird man IKEA einloggen. Ihr loggt IKEA ein. Und das ist korrekt. Oh. Argen ist so ein Rattanstuhl. Wie viel kostet der? Rattan. 69,99. Gar nicht mal so günstig. Naja, aber der, das so in, genau so einen Stuhl brauchst du in dein Schlafzimmer, um da die Klamotten, die du einmal getragen hast, drüber zu werfen, ne? Weil die sind schon mal getragen, also kannst du es nicht wieder aufhängen, also wieder zusammenlegen und in den Schrank tun, oder du wirst es dann in die Dreckwäsche Du, schmeißen. Und genau dafür ist so ein Stuhl gut. da brauche ich dann vielleicht neun. Ich entferne jetzt aus meinem Schlafzimmer so einen kleinen Tisch, den ich da habe, der genau dafür genutzt wird. Der kommt raus für einen anderen Schrank und meine bessere Hälfte hat mich da schon gemahnt, dass dann meine Klamotten immer so rumfliegen Wir wissen es alle besser. Okay, das ist ein Punkt für euch. Sehen wir mal weiter. Ich habe heute extra neue IKEA-Produkte und Ultraman-Monster rausgesucht. Habe mich extra nochmal hingesetzt. Und einer von den neu rausgesuchten Kandidaten oder Namen wäre Dorgo. Dorgo. Dorgo. Dorgo. Das könnte jetzt so eine richtig schöne Falle sein, also so ein klassischer Monstername generell ist ja Gorgo. Also Okay. für alles Mögliche, das dann irgendwie so schlangenmäßig oder sonst irgendwas geht. Oder der Film Gorgo. Gibt's ja auch. Dann halt Dorgo, das ist dann halt so direkt der Reim drauf. Das könnte dann so eine wunderbare Anlehnung an sowas von japanischen Kaiju sein. Oder du willst uns genau auf die Fährte führen und es ist einfach ein scheiß IKEA-Artikel. Tja, das müsst ihr jetzt herausfinden. Armin, Das ist was eine meinst Frage, du? sicher. Einerseits, es ist so offensichtlich, es könnte ein richtig schönes Bootleg sein. Aber andererseits, ja, vielleicht ist es genau das, was du willst, dass wir glauben. Und ich möchte fast sagen, IKEA, rein deswegen. Aber andererseits, was ist, wenn du Das ist glaubst, wieder dass wir das Reverse glauben? Psychology at its Genau. peak. Ah. Ja, ich sage mal, es ist irgendein Bootleg-Kaiju, aber Ja, dann nehmen wir ja. das. Nehmen wir das. Es ist Ultra. Wir sagen Ultra. Er sagt Ultra. Und ja, das ist korrekt. Ah. Dorgo ist sogar aus einer relativ aktuellen Staffel Ultraman, aus Blazar. Das war so ein Berg-Kaiju. Das sind die Leute, die oben drauf rumgelaufen und dann ist zum Leben erwacht und hat quasi einen Wald auf dem Rücken. Okay. Sehr toll. Also damit habt ihr eigentlich schon gewonnen und ich muss Arthur sprechen. Ne? Aber machen wir doch die drei Runden Für fertig. die Erde. Für die Ehre, damit ihr die Chance habt, die komplette Runde auch zu holen. Und da sage ich, lasst mich kurz gucken. Frakta. Ultra. Ah. Aber das könnte wieder so eine Verarsche sein. Fakt, da hört sich wunderschön. Frakta. Jetzt haben wir eins zu beiden gehabt. Das ist das Ganze. Das ist. Ja, das heißt aber auch wieder nichts. Also der macht auch mal ruhig drei vor einem. Das ist dem egal. Ja, Das stimmt ist. auch. Das geht zumindest diesmal nicht mehr, dass ich drei vor einem mache. Also ich gebe euch einen Tipp, es ist entweder IKEA-Produkt oder Ultraman-Kreatur. Okay, dann wird das. Dann wird vielleicht wieder Die einfach. Chance ist 50-50. Faktor. Also vom ersten Hören hätte ich wirklich brutalst auf Ultra getippt, aber es könnte wieder natürlich so eine Okay. Verarsche sein. Aber Frakta, es hört sich richtig schön. Also da habe ich so eine richtig riesen Eiskreatur oder sowas mit so Stacheln am Rücken im Ja, Kopf. oder irgendwas Insektenmäßiges, fast wie Ja. ach, irgendwas mit Flügel. Ach, Ich stell dir schon wieder die ganzen Dudes vor, wie sie rumrennen. Frakta! Ja, also ich würde auf Ultra gehen. Ah, es ist schwer. Irgendwie. Also könnte man auch irgendwie eine Lampe oder was vorstellen. Also ich möchte fast IKEA sagen, ganz ehrlich, persönlich. Ich glaube, es ist irgendeine scheiß Modelampe vielleicht. Ja, ich habe ehrlich gesagt bessere Erfahrungen damit gemacht, wenn ich nach dem Gefühl der Gäste gehe, weil mein Gefühl ist nicht gut. Philipp will einfach bloß nicht die Verantwortung tragen. Das Meine, wir haben so oder auch. so schon gewonnen, Ja, wir also. haben schon gewonnen. Ja, dann nehmen wir trotzdem IKEA und schauen wir, dass wir so auf die Falle kommen, weil die Lampe hört sich auch echt plausibel an. Und Philipp, dein Instinkt auf die Intuition des Gastes zu setzen, ne, hat sich wieder einmal bewährt. Sag ich. Armin, Fraktal ist allerdings keine Lampe, sondern diese typische IKEA-Tasche. Oh! Die heißt Fraktal. Eigentlich etwas, was man hätte wissen können. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich sagen darf, ihr habt Fraktal schon alle mal gesehen, aber das war dann eigentlich, glaube ich, zu eindeutig gewesen. Ja, wahrscheinlich. Okay, damit muss ich leider das Auto sprechen. Oh nein, es ist so schrecklich. Ich mach's ja sonst nie. Aber wir sind aufgewärmt, wir sind schön in Schwung. Wir haben was über IKEA-Kreaturen, wollte ich schon wieder sagen, über IKEA-Produkte gelernt. Und das ist das Wichtigste von dem Spiel. In der Hoffnung, dass wir irgendwann einmal den Sponsoring-Deal bekommen. Und wir können uns jetzt über den Film Lake Placid von 1999 auslassen. Philipp, würdest du, wärst du, bist du so nett, da mal ganz schnell die Handlung des Films zusammenzufassen? Selbst natürlich. In einer ruhigen, abgelegenen Ecke von Maine hat der Sheriff Hank Koch plötzlich ganz schön viel zu tun. Im örtlichen See, der übrigens nicht Lake Placid heißt, wird ein Taucher von einem mysteriösen Tier in zwei Hälften gebissen. Das ruft zwar den United States Fish and Wildlife Service in Form von Officer Jack Wells auf den Plan, aber dieser ist auch ratlos. Einen ungewöhnlichen Zahn, der am Opfer gefunden wurde, kann die New Yorker Paläontologin Kelly Scott einem Krokodil zuordnen. Ein Riesenkrokodil in Maine? Koch und Wells halten das für sehr unwahrscheinlich. Aber die Chance auf so ein außergewöhnliches Reptil lockt auch den wohlhabenden Mythologieprofessor/Krokodilenthusiasten Hector Sear an. Auch nach einem weiteren Todesopfer ist der Sheriff nicht wirklich überzeugt. Und beileibe kein Fan vom exzentrischen Prof. Sir. Am nächsten Tag werden allerdings jegliche Zweifel ausgeräumt, als der 10-Meter-Crocker vor ihren Augen einen ausgewachsenen Grizzly verschlingt. Nebenbei finden sie auch noch einen der Gründe, wieso das Vieh so gut gedeiht. Eine ältere Dame, die am See lebt, hegt und pflegt das Reptil und füttert es regelmäßig mit Milchkühen. Ganze. Lebendige. Kühe. Ja, Milch soll ja gut sein, so für Wachstum und Knochending. Also, Calcium. so, ja, also lauter Milchschnitte-Werbung auf jeden Fall. Was übrigens auch schon wieder absoluter Mythos und Schwachsinn ist und zu viel Calcium Ja, egal. klar. Ohne Wissen der restlichen Gruppe geht Hector daraufhin erst nochmal mit seinem Heli Crocker baden, wobei er gerade so mit seinem Leben davonkommt. Jack und Sheriff Koch sind natürlich wenig begeistert und sie rufen Jäger aus Florida, die die Bestie über den Jordan schicken sollen. Allerdings können Hector und Kelly den Rest überzeugen, einen letzten Versuch zu unternehmen, das beeindruckende Krokodil lebendig zu fangen. Das Unterfangen endet in einer mittelschweren Katastrophe, bei der der Helikopter in den See stürzt. Es grenzt an ein. Nee, es ist ein absolutes Wunder, dass da keiner drauf geht. Doch im Tumult des Gefechts verheddert sich die Panzerechse im Inneren des Hubschrauberwracks und kann betäubt werden. Ein überraschend aufgetauchter Artgenosse des dösenden Reptils wird noch schnell in die Luft gejagt und bam, boom, bang. Happy End. Können wir mal drüber reden, wie komisch es ist, dass der Film Lake Placid heißt, aber der Lake nicht Lake Placid Wie heißt? Grund macht nicht einmal Sinn? Ach, Lake Placid war schon vergeben. Es gibt sicher 10.000 Seen, die alle den gleichen Namen haben, ziemlich sicher. Ja. Es ist aber halt ein ruhiger See, das sagen sie am Anfang. Ja, aber warum nennen sie den See dann nicht einfach Lake Placid? Im Film. Ich meine, es gibt einen echten Lake Placid, der ja anscheinend bekannter ist. Denn jedes Mal, wenn ich nach Lake Placid gegoogelt habe, habe ich dahinter auf jeden Fall nochmal Film schreiben müssen, weil ansonsten hat er mich immer bloß zu dem See in Maine geführt. Armin, du bist ja so der Koko-Experte und Koko-Fan. Was war so deine erste Begegnung mit dem Film Lake Placid? Muss schon Ewigkeiten her sein. Immer eigentlich im Fernsehen erwischt. Höchstwahrscheinlich Tele 5, schätze ich mal, so wie Sachen bei dem sind. Wobei ich den Film auch Kabel 1 um 10 Uhr zutrauen würde. Okay, ja. Ich hätte jetzt auf RTL 2 getippt. Oder so, ja. Also zumindest, ich sag mal, als ich den Film angesehen habe, ist er vermutlich auf RTL 2 gelaufen. Ich kann mich erinnern, Anaconda war damals auf Kabel 1 auf jeden Fall. Das habe ich gut gesehen. Also ja, so ziemlich selber Vibe, selbe Energie. So, ja, könnte ich mir vorstellen. Und kommt aus der Ja. gleichen Zeit, ja. Philipp, hast du Lake Placid davor schon gekannt? Nee, überhaupt nicht. Ich bin da jungfräulich rangegangen. Oh. Dann haben wir quasi zwei Veteranen und einen Neuling. Das ist auf jeden Fall dann schon mal gut, damit man die Stimmung abtasten kann, wie der Film vielleicht gealtert ist oder so. Fangen wir doch mal mit den Charakteren an. Es Wen wollen wir ein denn als erstes dem besprechen? President. Oh Gott, ist der Mann sexy. Also, ich meine, ich mag, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen. Bill Pullman. Bill Pullman, mag ich eh. Der Typ hat einfach, der hat irgendwie einfach so das Funkeln im Auge. Und in dem Streifen lässt er das jetzt mal richtig raus, vor allem beim Flirten. Also, damn, that's a handsome man. Also Er ist wirklich. einer meiner Lieblingsbills. Absolut. Mit Bill Paxton. Er spielt einen Jack Wells, also diesen, es das heißt immer, Fish and Game steht auf seinem Truck da oben. Oh, wie war das? Fish and Wildlife Service oder irgendwie sowas. Also quasi die das Forstamt. Ja. So in etwa. Im weitesten Sinne. Du hast es schon angesprochen, Bill Pullman war natürlich der Präsident in Independence Day. Wird wahrscheinlich eines die Rolle sein, die den meisten der Otto-Normalverbraucher so bekannt sein dürfte. Witzigerweise nehmen wir diese Folge, die kommt zwar erst wesentlich später raus, aber wir nehmen die am Independence Day auf. Ja. Here on ground to be an American. America. Also sehr passend. Fuck yeah. Die Rolle, mit der ich Bill Pullman am meisten assoziiere, ist natürlich Lone Star, a Spaceballs, der Star Wars-Parodie von Mel Brooks, Deswegen auch in der Mütter. die Hauptrolle hatte. Ja, deswegen Mütter, genau, gut erkannt, Philipp. Ja, und es sind dann eigentlich auch schon so mit so seine größten Rollen. Es ist eigentlich schade, dass hier Bill Pullman jetzt irgendwie ein größeres Star Ja, wurde. allein mit seinem wie nennt man das, mit seinem leicht romantisierten Blick rüber zu einer Den Dame, mit Schlafzimmerblick. dem Schlafzimmerblick hätte der Mann eine 1A-Rom-Com-Karriere hinlegen können. Der Blick reicht absolut. Also dem kauft man es ab, dass dann jede Dame die Knie weich werden und sie dann einfach sagen, okay, ich gehe einfach mit. Der Mann ist der Wahnsinn. Ich liebe ihn. Hätte diesen 90er-Jahre-Adventure-Charme, finde ich irgendwie. Und den Ja, Haarschnitt natürlich, dazu. der Haarschnitt gehört dazu. Ja. Also er hätte auch sowas wie Richtung, weil hier in Die Mumie oder solchen Filmen in die Richtung hätte er Bill Pullman Ist ja auch der auf gleiche jeden Fall Haarschnitt. tragen Also können. das ist. Ja, es ist der Haarschnitt für solche. Der sexy Form des Topschnitts. Ja, du hast schon gesagt, so ein bisschen Romcoms hätte er mitspielen können. Ich meine, so eine gewisse Romcom-Anleihe hat der Film ja auch. Also so ein bisschen tunkt er da seine Füße ins Wasser, auch wenn dann im Wasser ein Krokodil ist. So ist in die Richtung geht er ein. Die weibliche Hauptrolle des Films, gespielt von der Bridget Fonda, sie spielt die Kelly Scott. Und also ihre Figur ist so eine versnobte, neurotische New Yorkerin. Das hast du sehr freundlich Ist, ja. ausgedrückt. Für Paläontologen vielleicht nur das beste Aushängeschild, die gute. Was ich auch wirklich nicht verstehe, was eigentlich auch der Film an sich ja auch schon kritisiert. Was will da eine Paläontologin? Ja, sie will raus. Oder sie wird rausgeschickt. Und wenn sie dann schon draußen ist, will sie dann quasi. Ja, aber also Ich weiß der nicht. komplette Ansatz, also den finde ich bei dem Charakter, muss ich sagen, ein bisschen schwierig. Also ihr Macker schießt ja ab, weil er jetzt lieber was mit der Kollegin hier, mit der Mit der anderen. besten Freundin von der Kelly hat. Deswegen wird sie rausgeschickt und jetzt will sie halt raus und will auf Abenteuer und ihr gefällt es dann auch, obwohl zwei Menschen sterben, die findet das richtig geil. Ja, eigentlich, es werden ja ständig irgendwelche Leichenteile entgegengeworfen, ne? Wo sie dementsprechend reagiert. Ja, und also, aber auch die Grundprämisse von dem Charakter ist einfach unnötig kompliziert. Hilft jetzt nicht unbedingt beim Aufbau von Sympathien von der, weil sie, also wirklich freundlich ist in dem Streifen niemand. Ja, Aber das stimmt die hat es schon, dann ja. halt nochmal auf einem anderen Level. Also ich meine, alleine am Anfang, als sie zum Helikopter, nee, Flugzeugpiloten, der sie da hinfliegt, sagt, kannst du bitte nicht mit mir reden? Ja. Es wird besser gegen den Ende, finde ich, aber die ersten 20 Minuten oder so ist einfach weil es ein Kontrast ist. Also sie will nicht dort sein, das ist ziemlich klar. Sie weigert auch, dass sie einfach sich nicht einmischt. Das ist dieser komische Ja, dass sie Konflikt nicht dort sein irgendwie. will, aber trotzdem entgegen jeglichen gesunden Menschenverstandes oder und halt ihren kompletten Umfelds trotzdem dort bleibt. Ich meine, es muss irgendwas damit zu tun haben, dass sie praktisch weg vor ihren Freunden will oder so. Aber es wird nicht wirklich kommuniziert, wenn das thematisiert worden wäre, dass sie noch bei dem Kevin zu Hause wohnt und der sie mehr oder weniger vor die Tür gesetzt hat und sie deswegen gerade einfach nicht nach New York zurück kann, wäre das zum Beispiel ein Ansatz dafür, dass sie Ja, und trotzdem irgendwie da drinnen bleibt. der Wandel von ich habe eigentlich keinen Bock hier zu sein zu ich muss das jetzt unbedingt rausfinden, ist, oh, sie erkennt irgendwas am Zahn. Das wird aber nicht weiter erklärt. Die ist da kurz begeistert und dann ist ja auf einmal ein hundertprozentiger Sinneswandel. Also das ist, wird auch nicht wirklich gar so durchstrukturiert erklärt. Und im Film selber hat es jetzt eigentlich zwei Funktionen, so wie ich das mitbekommen habe. Also wie ich das wahrgenommen habe. Love Interest für unseren präsidentialen Officer. Ach, So wie wir und neidisch. zum anderen, sie fällt von Sachen runter und muss gerettet werden oder sich irgendwie wegflüchten. Sie schreit. Ja, also eine dritte Funktion. Ja. Sie werfen Es gibt Leichenteile. okay, Okay, drei. Situationen, die sie hysterisch werden lassen. Drei. Also, In einer sehr klischeehaften Art und Love Weise. Interest, Hysterie und sie wird von irgendwas runtergeworfen oder sonst. Das passiert ja wirklich drei oder viermal in dem Streifen, dass sie einfach in hohem Bogen vom Auto runterfliegt, vom Schiff runterfliegt, vom Kanu runtergetreten wird. Ja. Die Leute müssen ins Wasser, damit sie in Gefahr sind. Bridget Fonda, die Schauspielerin, ist ein gewisses Nepo-Baby, also ihr Großvater ist der Henry Fonda, also Hollywood-Legende. Sie ist mit Danny Elfman verheiratet, den bekannten Filmkomponisten. Wenn ihr schon mal einen Tim Burton-Film angesehen habt, ja, das war der Danny Elfman. Und sie hat in Filmen mitgespielt wie Der Pate Teil 3 und in Jackie Brown. Und sie hat, ich glaube, in den 2010ern hat sie dann mit der Schauspielerei aufgehört und ist quasi in einen frühen Ruhestand abgezogen. So viel zu Bridget Fonda. Ich glaube, wir könnten einen nächsten Charakter anpacken. Und ich würde da mal unseren Sheriff Hank. Wir haben ein bisschen gerätselt, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Koch. Koch? Wir sagen einfach Sheriff. Georg, maybe? Er ist der Hank, der Sheriff Hank. Gespielt von Brendan Gleeson und der ist eigentlich nicht aus Maine, sondern eher aus Irland. Also ich hatte ihn immer so sehr irisch im Kopf, weil er halt ein Ire ist. Geiler Typ. Man kennt ihn also aus Braveheart, Königreich der Himmel, Brücke sehen und sterben und viele werden ihn vermutlich auch aus den Harry Potter-Filmen kennen, wo er Den eineigigen Dude da. den Typen mit dem komischen Auge gespielt hat. Genau. Ja. Geiler Typ, auch in dem Film wieder, der schafft's sehr geil, den grummeligen, schlecht gelaunten, aber trotzdem irgendwie liebenswerten Sheriff zu spielen. Ja, wir schon am Anfang so sein Leitspruch, another sarcastic one. Er kann den Sarkasmus von Bill Pullmans Figur nicht leiden und als dann eben noch die Bridget Fonda dazukommt als New Yorkerin, ist er dann rollt er noch mehr mit die Augen. Und witzigerweise Und ist er selber einfach schon auf der Stufe überm Sarkasmus, er ist einfach schon zynistisch. Also bei ihm, er sagt es nicht mehr aus Spaß, er meint es wirklich so böse, wie er es sagt. Das ist super. schon vollkommen abgestumpft. Also am Anfang den Taucher da rauszieht, der Wunderbare Gedärme. ja so halbiert ist, beziehungsweise also dann später eben in der Leichenhalle oder so ist, dem tangiert ist überhaupt nicht. Der ist da vollkommen, dem ist das alles wurscht vielleicht nicht, aber der nimmt sowas nicht mit nach Hause, sagen wir mal so. Ja. Und ihm gegenüber, so du hast mit Das ist so die eine Romanze und die andere Romanze. Oh ja. Wie steht dann das unser Sheriff und ein Hector, wie was ist Sir? Sir, genau, Hector Sir, gespielt von Oliver Platt, Auch Charakterdarsteller war in Flatliners, ein Hund namens Beethoven zu sehen und 2012 und in den letzten Jahren in der Serie The Bear. Die habe ich noch nicht gesehen, aber es gibt da anscheinend noch mal ein Restaurant. Und wenn ich The Bear und Restaurant höre, mal im Kontext von dem Film irgendwie an die Szene denken, in der das Krokodil den Bären essen darf. Da muss man vorstellen, wer das, wer den Bären zubereitet. Vollkommen überzeichneter Charakter. Den haben sie wirklich auf 14 aufgedreht. Ja. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, weil ich mit Oliver Platt, also als Schauspieler, so nicht so arg vertraut bin. Aber ich habe mir so gedacht, wenn ich den Film heutzutage drehen würde, würde jemand wie Matt Berry den spielen. Oh Gott, oh, das ist... ja, ich kenn's sein. Wenn ich ein Remake machen müsste, dann würde ich Matt Berry in der Rolle casten. Er ist so ein bisschen, ich sag mal jetzt mal, der Schlankeste. Er ist ein bisschen zerzaust, aber sehr exzentrisch. Er stellt erstmal das Partyzelt auf. Er kommt mit seinem Hubschrauber, weil er ja Millionär ist, mit einem Hubschrauber, der unten so einen Krokodilleder-Paintjob hat. Also er ist sehr wohlhabender Mythologieprofessor und, wie hast du gesagt, Krokodilenthusiast. Also ich würde gerne da noch einen Namen ins Rennen werfen. Das ist auch vom Typ vielleicht auch, was da passen würde. Also Comedy Jack mit Black oder was? Zach Galifianakis. Oh, ja. Würde auch funktionieren, würde auch Der hat auch funktionieren. vom Typen, wie er da halt abgeht. Jack Black wird das, glaube ich, in eine andere Richtung. Der wäre dann lauter dabei. Ja. Zach Galifianakis Definitiv. hat den gleichen, also er ist einfach komisch. Ja, so ein bisschen weird. Und das ist eben auch hier dieser Hector. Denn er wickelt ja dann noch, was war ihr Dienstgrad? Lieutenant oder Sergeant? Also die Polizistin wickelt er noch. Irgendein Ich Deputy. Oder Ich glaube, Deputy der geht wickelt er noch um den Finger. ja. Ja, wie? Hör mir auf. Also ich fand es echt absolut faszinierend, wie der Charakter selber aufgewickelt wurde. Ich weiß nicht, was sich da die Drehbuchautoren auch gedacht haben. So, nehmen wir mal 15 Formen von irgendeinem Spektrum von Autismus, punchen die alle in ein Ding rein, aber trotzdem ist er eigentlich dann auch noch irgendwie so ein bisschen normal an manchen Tagen. Also vielleicht ist es einfach nur eine Psychose. Ich habe keine Ahnung, machen wir es lustig. Ja, und das Witzigste ist natürlich dann immer so die Interaktion mit dem Sheriff, vor allem wenn der Hector irgendwelche Fallen gebaut hat, in die der Sheriff jedes Mal reinläuft. Es ist. Platter Humor Das und ich lieb's. ist dann der Comedy-Anstrich. Denn wir haben so ein bisschen Romanze, wir haben ein bisschen Comedy und dann haben wir noch Creature Feature obendrauf. Irgendwie interessant, wenn man darüber nachdenkt. Ich meine, der Hector ist ja in dem Film so ein neureicher, nicht mal neureich, eigentlich reich vom Geerbten her, reiche Familie, exzentrischer Zoologe, nicht Zoologe, aber zoologisch angehaucht. Und das Ganze ist No Shark Week, so der weiße Hai. Also irgendwie ähnlich wie Matt Hooper in der weiße Hai. Er war ja auch eigentlich reich durch Erbe, durch Familie und hat sich dann eben in so Haie verliebt, wie du sagst. Und ist dann auch mit anderen eher Veteranen im Cast, mit den älteren Charakteren wegen zusammengestoßen. Genau, also da gibt es schon eine Parallele zum Quint, beziehungsweise da den Sheriff. Und Bill Pullmans Ja. Figur ist ein bisschen so die Roy Schneider. Wie hieß er immer, weiß ich, hi. Brody. Ja. Chief Brody. Geht so in die Richtung und Bridget Fonda ist auch so ein bisschen Hooper, aber hauptsächlich, weil sie aus der Stadt kommt. Weil sie Stadthände hat, die ihr ganzes Leben lang nur Geld gezahlt haben und nie gearbeitet. Was der Quint so schön sagt. Ja, eine Schauspielerin möchte ich noch hier aufzählen und das ist natürlich die ja, Medienikone Betty White. Die hier diese Mrs. Dolores Bickerman, ein sehr toller Name für so eine Figur, spielt. Absolutes Highlight auch für den Streifen. Ikonisch. Einfach nur J jedes ikonisch. Mal, wenn die auftaucht, die stiehlt jede Szene. Und das jetzt nicht einmal allein mit ihren Sprüchen, allein schon auch schon mit der Bildschirmpräsenz. Die Frau, die hat nicht ohne Grund, ist die so eine Legende. Und die zeigt es da halt einfach auch mal wieder. Ich traue mich fast wetten, dass wahrscheinlich von dem Zeug, was die ihr erzählt hat, war die Hälfte wahrscheinlich wieder irgendwie Improv oder sonst irgendwas. Also was die da für Sprüche rausgedonnert hat. Alter Schwede. Also, um mal das zu beleuchten, weil Betty White ist für uns so am bekanntesten aus The Golden Girls. Aber die hat ja bereits in den 40ern, was sie die erste Radio-DJ LAs, Eigentlich war es dann noch so, dass sie sich dann mit ihrem Co-Moderator, mit den Musikern noch unterhielten, während quasi auf live die Musik abgespielt wurde. Und das Publikum war davon so begeistert, dass dann aus dem, was eigentlich nicht ausgestrahlt wurde, sie eine eigene Show gebaut haben. Und die hat halt ihre eigene Sitcom mitproduziert und die Hauptrolle drin gespielt, also Life with Elizabeth. Und hat dann in der Mary Tyler Moore Show zur Stammbesetzung gehört. Und Betty White ist halt nicht bloß extrem witzig, sondern sie hat sich auch für Frauen im Medienraum eingesetzt, für People of Color, für LGBTQ-Plus-Leute. Und zudem war sie eben auch nur begeisterte Tierschützerin. Es gibt im Film das Zitat, dass der Sheriff zu ihr sagt: Ja, was glauben Sie, was Peter davon halten würde, was sie mit ihren Kühen machen? Und sie war zu dem Zeitpunkt auch selber bei Peter mit involviert. Ich weiß nicht, wer in den 90ern Peter ist. Inzwischen ist Peter ein bisschen Schwierig. mehr so Ja. schwierig geworden. Aber ich glaube, in den 90ern war das noch ein bisschen anders. Auf jeden Fall hat sie sich sehr viel für den Tierschutz eingesetzt. Prinzipiell war sie eine von den Guten. Und sie ist 2021 ist sie dann verstorben, kurz vor ihrem 100. Das ist schon so Geburtstag. lange her. Oh, wirklich? Ja, 31. Dezember 2021. Genau, ich glaube, ich habe halt nochmal nachgeschaut, 17 Tage vor ihrem 100. Geburtstag ist die gute Betty White verstorben. Und der Gag, vor allem hier bei Lake Placid, ist ja, dass sie halt so ein richtiges Schmutzmaul hat. Und flucht wie ein Seemann. Also im richtigen Moment dann erst. Als so ein bisschen die Maske fällt. Und den Film, der war in den USA, hatte der ein R-Rating und bei uns ist er, zumindest auf meiner DVD, ist er FSK 16. Ich schätze mal, dass der beim Release auch ein 16er Rating hatte. Und ich glaube, zumindest das R-Rating in den USA ist wahrscheinlich mehr wegen ihrer Sprüche und weniger wegen der Gewalt. Also ich glaube, das ist aufgrund vom Podcast von Mary und Pippin vom, oh Gott, jetzt weiß ich die Ja, Namen der nicht mehr. Ringe? Ja, nee, die beiden Jungs hatten einen Podcast und haben sie mal diskutiert, wie viele Swearwords, wie viele Four-Letter-Words man bei einem PG-Rating frei hat. Und das ist eins. Also du darfst nur einmal eins dieser bösen Four-Letter-Words sagen, bevor du dann dein PG-Rating schon wieder zumindest angreifbar ist. Und haben sie eben auch diskutiert, wie geil das wäre, wenn die das irgendwo eingesetzt hätten und so, wie irgendwie Boromir sagt dann, they have a fucking cave troll. Und haben sie sich so ein paar Szenarien ausgedacht. Oder wenn Frodo in die Schulter gestochen wird, ah, oh, fuck! Also, den ihr Podcast. Ich habe bloß ein, zwei Folgen mal ein bisschen reingehört, ist auch super. Das nur an der Stelle. Aber hier, ja, allein wegen der ganzen bösen Worte werden sie wahrscheinlich das PG-Rating ziemlich schon los haben. Wobei der Film aber an sich, finde ich, nicht mal so brutal oder so ist. Nee, eben nicht. Also du hast so den Opening Kill, du hast ein, zwei Mal so eine Szene auf eine Leiche, du hast den Halsstumpf, vor dem Ja, okay, jetzt, der wenn man so darüber überlegt, also enthauptet er wird. hat schon seine. Es gibt Momente. Es gibt ein paar kleine Momente, aber es sind relativ wenig, weil der Film hat auch, wenn man drüber nachdenkt, einen extrem niedrigen Bodycount. Ja, was? Zwei Leute? Drei Leute? Eigentlich nur zwei. Du hast eigentlich zwei Außer man zählt Kills. Betty Whites Ehemann dazu. Ja, aber der ist offscreen. Und 2 Jahre vorher. Ja, du siehst den einen, der halbiert wird, und du siehst den anderen, dessen Kopf abgebissen wird. Und ich glaube, du siehst noch eine Leiche, aber Du hast noch eine maximal Kuh drei. und einen Bären. Ja, gut, aber da siehst du eigentlich auch jetzt halt kein Blut oder kein Gore, sondern die werden ja dann nur ins Wasser gezogen. In Anführungszeichen nur ins Wasser gezogen. Wobei man auch sagen muss, also wenn der Film mal brutal ist, dann macht er das auch sehr schön und dann nutzt er sein R-Rating auch. Also der Kopf stumpf ist, huh, also der Hals und gleich am Anfang der große Schocker als Der Biber rausschwimmt. der Biber, als unser Sheriff da den Dude so zur Hälfte auf sein Bootchen da draufschleppt und man richtig schön die ganzen Gedärme unten raussuppen sieht. Das ist schon mal gleich so eine Introduction, wo du dir denkst so, oh Gott, was geht jetzt in dem Streifen ab? Aber dann wird es gar nicht mehr so schlimmer. Also das ist eigentlich schon der große Schocker Ja, am Anfang. genau. Reden wir über das Kroko, oder? Ja, gerne. Ein relativ großes Krokodil. Ich richte jetzt das Wort mal an Armin. Was ist das für ein Krokodil? Kann man da das identifizieren? Meine, Oder ist das so eine Sie sagen Fantasiespezies? es ja im Prinzip im Film, es ist ein Salzwasserkrokodil Und ja, wichtig Salty. zu erwähnen, Sie sagen es im Speziellen, ist ein asiatisches Individuum. Die Sache, die ja Salsas und Nilgiri, die da unterscheidet, ist hauptsächlich, dass die in Australien unten haben sie einen sozusagen nackten Hals. Also ihnen fehlen die vier postoccipitalen Osteoderms. Das sind Schuppen, in Genau. denen Knochen drin ist. Genau. Der Panzer quasi. Und die haben vier Nicht mal größere ganz so. Schuppen hinten am Wenn man Hals. von oben drauf sieht im Prinzip, man sieht genau hinterm Kopf bei einem Nilkrokodil sind vier, die alle nebeneinander sind, mehr oder weniger. Dann hat man ein größeres Schild, sind auch vier, fünf so eben größere, die so ein wenig so in einem Trapez sind und dann fängt gleich der Panzer vom Körper an. Und bei Salzkrokodilen in Australien erkennt man es richtig schön, dass die ersten vier, die an der Reihe sind, fehlen. Deswegen sieht der Hals irgendwie fast nackt aus. Aber soweit. Also mehr Ledernacken als Genau, genau. Panzernacken. Soweit ich das verstanden habe, ist es so, dass wenn man eher nach Asien raufkommt, kann es sein, dass Sotis auch diese vier haben. Ich bin nicht ganz sicher, wie genau, oder ich habe mal gehört, es liegt vielleicht daran, dass es sich mit anderen Krokodilarten Hybriden formt, mit siamesischen Krokodilen und dass irgendwie die Genetik da etwas anders ist. Ich wollte mal da reinsehen, habe nicht unbedingt recht viel gefunden, aber irgendwie so in die Richtung gegangen. Sie sagen es auch im Film, ovale Schuppen. Und ich schätze mal, damit meinen sie diese postoccipitalen Osteoderms halt, diese Panzerschuppen. Und ich habe drauf geschaut, mit Animatronic natürlich, und es hat natürlich diese auch. Die haben mal gesprochen, dass in Indien 9 Meter lange Krokodile gefunden haben oder von 9 Meter langen Krokodilen berichtet wurde. Sagen wir so, das ist, ich glaube, von 9 Meter langen Krokodilen wurde bestimmt schon mal berichtet. Von dem her würde ich das als legitim bezeichnen, dass darüber berichtet wurde, dass sie existiert haben. Es steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, das größte Krokodil, und ich glaube, da haben wir in unserer Rogue-Episode schon drüber gesprochen, war das Lolong. Ja, just knapp über 6 Meter. Genau, und war das nicht auch irgendwo, täuscht mich mein Gedächtnis, war das nicht auch irgendwo im asiatischen Raum, irgendwo in. Indonesien, ja. Ah, Ich okay. weiß jetzt nicht genau, welche Insel. Lolong war ja damals ein Menschenfresser. Deswegen haben sie ihn überhaupt mal angefangen. Leider dann auch in einem viel zu kleinen Becken zur Schau gestellt, mal immer wieder das Wasser rausgelassen, damit die Leute ihn ansehen. Und das natürlich hat ihm nicht recht geholfen. Deswegen ist er auch dann wahrscheinlich verstorben. Schade. Aber ja, du sagst über 6 Meter, so also ein bisschen über 6 Meter. Und hier haben wir es ja mit 10 Meter ungefähr, Pi mal Daumen zu tun. Ich glaube, sie reden von 30 Feet. Das müssten so 10 Meter sein, wenn Ah, mich 19 Meter. meine Umrechnungsdinger noch nicht im Stich lassen. Ein bisschen über Also, 9 eher eigentlich, ja. tatsächlich. Aber von 6 Meter auf 9 Meter, ich meine, das sind 50% Varianz gerade mal. Ja. Ich sage immer, wenn es ein Tierhorrorfilm ist oder wenn ich eine Kreatur in einem Film darstelle, ist es für mich okay, wenn man 10 bis 20% die größer macht, damit ich den Wow-Faktor, den ich vielleicht, wenn ich das Tier in echt sehen würde, habe, auch auf die Leinwand bringe. Oder sie denn so direkt be betiteln. Wenn sie gesagt hätten im Film, dass das Krokodil 8 Meter lang ist und das CGI-Modell und die Animatronik wären 10 Meter lang gewesen, damit sie immer mehr wirkt auf der Leinwand, dann hätte ich das verstanden. Aber sie sagen 10 Meter und vermutlich ist das CGI-Modell 12 oder 13 Meter lang. Weil es wirkt schon ziemlich groß und das, was das Viech mit dem Bären macht oder mit der Kuh macht, das ist schon, hui. Also der Kopf des Krokodils ist ja eigentlich schon fast so lang wie ein Mensch. Ja, man sieht es halt vor allem, als er den Grizzly wegsnackt. Also der nimmt den, als wäre es nicht mal eine Gazelle, das wäre wie ein Gazellenjunges. Wie ein normal großes Krokodil, das ein Meerschweinchen Ja, frisst. schon ungefähr hat das ausgesehen. Also, Oder zumindest ein Kapibara. da kam die Dimension, das kam schon krass rüber. Wobei das aber auch ein richtig schöner Moment war, muss man auch sagen. Weil das ja alles so. Das erste Mal war, dass man wirklich den komplett gesehen hat. Also Der große Reveal. vorher haben sie es ja richtig schön so an Weißer Hai angelehnt. Man hat immer mal bloß so ein bisschen so das Gebiss gesehen oder die Schwanzflosse. Spitze, Die Schwanzspitze. genau, die da so um die Ecke verschwindet. Und haben halt so ein bisschen die Spannung aufgebaut. Also man hat ganz genau gewusst, was kommt, aber der große Reveal ist dann halt trotzdem, finde ich, recht gelungen, weil es halt ein Schocker ist. Also dass ein Grizzlybär einfach mal so weggesnackt wird. Der hast du nichts auftaucht. Naja, das ist auch schon voll Banane. Der Grizzlybär, der teleportiert ja nur in die Szene, um zu zeigen, ihr, das Krokodil ist noch viel größer und schlimmer als ein Grizzlybär. Ja. Das ist der Klassiker von Tierhorrorfilmen. Man zeigt zuerst ein gefährliches Tier und dann zeigt man, wie es, der Tierhorror-Star des Films dies ausschaltet. Ähnlich in Orca haben wir zum Beispiel eine ähnliche Szene am Anfang. Da hätte ich jetzt vielleicht mal noch eine kleine Frage auch jetzt hier ans Expertengremium. was ich jetzt von Reptilien und so weiter weiß, also das ist schon ein bisschen ältere Info, ich habe halt mit 12, 13 Jahren Animal Planet geguckt. Da habe ich eigentlich immer so den Eindruck bekommen, also wenn jetzt so ein großer Krokodil oder auch eine Riesenschlange oder was so richtig fette Beute machen, also wenn die sich jetzt so ein richtig schönes Gnu oder sagen wir mal eine ganze Milchkuh oder einen kompletten Grizzlybär oder den ganzen Elch einverleiben, also Milchkuh, mehrere Menschen und Grizzlybär ist ja hier in einem Zeitraum von 2 Tagen oder so, wie es da erscheint, die legen sich doch eigentlich erstmal ein bisschen auf die faule Haut, oder? Genau, ja. Sie sind ja im Prinzip kaltblütig, das ist nicht unbedingt guter Begriff für das Ganze, exothermic, wissenschaftlich. Aber ja, im Prinzip, die ganze Sache mit Reptilien ist, so ist im Modernen, dass sie eben die Körpertemperatur nicht selber regulieren müssen. Das heißt, sie wärmen sich auf mit der Sonne, können auch leicht überhitzen, das Ganze mit Krokodilen. Sie kommen an Land, sie sonnen sich, sie wärmen sich auf, gehen ins Wasser, werden dort abgekühlt, werden sie jagen und dann nach einer Zeit müssen sie wieder raus und sich sonnen, damit sie warm werden. Und wenn eben so Krokodil gefressen hat, da es ja die Energie nicht so schnell verwendet, muss es erstmal ran verdauen und ist eigentlich auch ziemlich lang satt. Und deswegen, ja, müssen sie eben nicht so viel fressen. Das Säugetier währenddessen oder Vogel, es ist ja ständige Arbeit, dass wir warm bleiben, ja. Und deswegen müssen wir auch so viel mehr Kalorien eigentlich konsumieren. Mhm. Ja, das ist sowieso was, dass in Lake Placid das Krokodil als reines Wassermonster dargestellt wird, das halt eben nur auf dem Wasser, im Wasser und direkt am Strand gefährlich ist und ansonsten auch das Wasser nicht verlässt. Also du hättest den gleichen Film theoretisch mit einem Hai machen können, da ja das Krokodil könnte an Land kommen und sie sollten eigentlich das Krokodil vielleicht, also die beste Chance, das Krokodil zu finden, wäre eigentlich mit einem Helikopter über den See zu fliegen und am Strand nachzusehen, wo es sich gerade sonnt, weil ich schätze, in Maine ist es vermutlich sehr viel vonnöten, dass es sich sehr viel sonnt. Auf jeden Fall. Vielleicht ist das Ohr hier, also ein Krokodil, das auf wundersame Art und Weise von der Betty White warmblütige Eigenschaften angenommen hat und deswegen einen höheren Milch. Das ist Geheimnis. Milch, ja. Das ist Calcium. Das ist Geheimnis. Calcium macht dich warmblütig, also brauchst du mehr Proteine, mehr Nährstoffe, also musst du mehr jagen. Ich meine, eine Erklärung wäre zumindest, es ist ja nicht nur ein Krokodil, sondern es sind mindestens 2. Vielleicht sind es ja 5 Krokodile und jedes Mal, als ein Krokodil was gefressen hat, war es ein anderes Krokodil. Ja. Ich meine, wir wissen dann am Ende, dass ja kleine überleben und sie haben ja 5 Fortsetzungen gemacht oder wie auch immer. Ja, Jahre später als TV-Produktionen. Ja. Lake Placid ist jetzt kein Film, von dem man sagen kann, dass man die Fortsetzungen großartig ansehen müsste oder sollte. Also das ist halt richtig Billo-Trash. Ich wollte nur kurz reden, das Krokodil selbst in den Film, die Effekte für den Film, das haben wir ja schon mal kurz angeschnitten, sehen eigentlich ziemlich gut aus. Unter anderem, weil sie eine wunderschöne, lebensgroße Animatronik hat. Ne? Und die ist wirklich wunderschön. Und die hat kein geringerer rumgeschraubt als die Crew von Stan Winston Studios. Also die Leute, die eben so Sachen gemacht haben wie die Dinosaurier in Jurassic Park. Also das sind halt Experten in der Sache. Einer der Techniker war der Richard Landner. Der hat zum Beispiel auch gesagt, sie wussten, dass die Animatronik im Wasser ist und Wasser gewinnt immer. Wenn du irgendeine Animatronik im Wasser hast, früher oder später macht das Wasser das Ding kaputt. Also sie haben sich viel Mühe gegeben, das Wasser festzumachen. Sie haben mit Hydraulik und so gearbeitet, weil sie gewusst haben, das funktioniert im Wasser besser. Also sie haben trotzdem gewusst, früher oder später gibt das Ding einen Geist auf oder es funktioniert eben nicht so, wie es soll. Es gibt dann nicht so viele Szenen mit dem Krokodil. Ich glaube, es sind 2 Minuten oder 3 Minuten, in denen man das Krokodil tatsächlich sieht. Mhm. Und davor sind eben ein paar diese lebensgroße Animatronik, die eben auch selber schwimmen konnte. Ja, und dann Schwanz bewegen können, und dadurch hat sie sich selber fortbewegen können. Wenn es dann schneller werden musste, haben sie es entweder mit dem Boot gezogen oder von hinten angeschoben. Und zur anderen Hälfte war das dann natürlich mit CGI, spät 90er Jahre CGI, also nicht unbedingt perfekt, aber ich würde mal sagen, für so einen Film zweckdienlich, vermutlich überdurchschnittlich zu den CGI-Kreaturen, die wir so ums Jahr 99 so gesehen haben. Haben sie aber auch ganz geschickt gemacht. Also da haben sie dann halt wirklich, da waren jetzt, wenn sich das Ding bewegt hat, dann waren das kurze Szenen, wo man dann eben, vor allem wie er den Grizzly gerissen hat oder was. Da ist er einmal rausgesprungen, hat den nochmal nachgeschnappt und dann war es wieder weg. Also da haben sie sich natürlich einiges auch erleichtert. Wenn du dann ein bisschen Shaky Cam dazu bringst, dann musste es nicht perfekt aussehen. Das Problem bei vor allem 90er Jahre CGI ist ja vor allem immer, wenn du lange Exposure-Shots von dem Ding hast und wirklich sehen kannst, wie beschissen die Ränder und Übergänge und die Schattierung ist, weil einfach die Technik noch nicht da war. Und das haben sie eigentlich ganz geschickt gelöst, finde ich. Also entweder hast du die Animatronik da, wo du dann auch die längeren Shots hast, wo du da länger drauf bist, wo zum Beispiel auch der LKW am Ende mit dem Ding rumschürt. Sieht Ja, also. spitzenmäßig aus und der Rest ist zweckdienlich. Ich weiß gar nicht, ob der Shot dann vom Krokodil am LKW einfach bloß ein Shot davon ist, wie es die Animatronik irgendwo hingefahren Das war doch vor dem Filmen. hat. Ja, Günstigste, komm. genialste Szene aller Zeiten. Ja. Unter dem Aspekt kann man den Film bloß loben. Ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr gewünscht. Vor allem, weißt du, der Bodycount ist sehr niedrig. Also, ich glaube, ein oder zwei Kills mehr hätten den Film meiner Meinung nach gut getan, um ein bisschen mehr zu zeigen, dass hier eine Gefahr besteht. Vor allem, da ja der See komplett ab vom Schuss ist. Also, die einzigen, die dort sind, also die einzige, die dort wirklich ist, ist die Betty White. Und daneben mal das Forstamt, weil es irgendwelche Forstamtssachen dort machen muss. Ansonsten ist da nie jemand. Da hätte so das typische Floß mit irgendwelchen trinkenden Teenagern oder sowas noch Ja. gefehlt, Nee, das davon hat gekentert ja auch noch wird. der Sheriff gesprochen, also ab und zu Teenager, die Skinny dippen gehen oder so. Ja. Da hätte man dann noch so einen klischee-mäßigen Kill reinfügen können. Was ich mir ein, zwei Mal fast erwartet hätte sogar, ist, dass einer von unserem Quartett drauf geht. Also bei Sear zum Beispiel Ja. hätte ich erwartet, dass ja, den Badeausflug nicht überlebt. Oder dann eben zumindest der weibliche Deputy, der da dabei ist, der ja so liebevoll noch erklärt hat, was sie doch für wunderbare große Ja, Schwimmbojen hat. Sie hat zu Sir gesagt, zum Hector gesagt, komm aus dem Wasser, ich schlaf auch mit dir. Insgesamt, also das ist allein nochmal ein kompletter Talking Point, was du für absolut bescheuerte Sprüche in dem Streifen hast. Aber dazu später. Ja, da habe ich dann noch was dazu. Oh Junge. Also ich habe irgendwie fast schon erwartet, dass einer vom Maincast dann drauf geht. Und ich weiß nicht, ob ich's, vielleicht hätte ich das gar nicht mal so schlecht gefunden. Dann wäre es vielleicht auch nicht so das Happy End gewesen, was ich auch immer nicht schlecht finde. Will jetzt nicht sagen, dass es so, wie es dafür gemacht hat, dass es irgendwie doof war oder so, aber ich irgendwie so ein Kill von einer bedeutenden Person auch wäre ganz cool gewesen. In der Richtung hat der Film dann wenig, was sagt man so schön im Englischen? Stakes. Und das hätte dann vielleicht ein bisschen mehr Drama geliefert. Oder was auch in der Hinsicht bis für mich ein bisschen unverständlich ist, ist der Gedankenwandel, dass wir jetzt trotzdem das Krokodil lebend fangen wollen. Warum sind der Jack und der Sheriff davon dann trotzdem überredet worden, dass wir das Krokodil jetzt lebendig fangen? Ich finde, der Film macht sich da zu leicht, dass wir jetzt als Publikum umswitchen müssen und jetzt denken, ach ja, genau, rette doch das Krokodil. Naja, Da also wäre. bei Jack ist es relativ leicht zu erklären. Ja, er will in die Panties vor der Kelly. Bingo. Und der Sheriff hat halt trotzdem ein großes Herz. Er macht einen auf grob und rough guy, aber eigentlich ist er doch ein Daddybär. Ja, aber es ist. Ich weiß nicht, der Film hat. Er hat jetzt mich nicht Ja, davon ja, überzeugt, ja. dass man, obwohl ich natürlich auch in erster Linie sagen würde, okay, du hast so ein Tier, du fängst es und bringst es irgendwo hin, wo es besser aufgehoben ist und wo es keine Gefahr für andere ist. Aber ich weiß nicht, das ist irgendwie so hoppla hopp, ach, fangen wir es doch dann trotzdem lebendig. Ja, okay, machen wir. Boah, jetzt müssen wir uns beeilen, bevor die Jäger kommen. Puh, Gott sei Dank haben wir es lebendig gefangen. Oh, da ist das zweite. Weil du bist was Besonderes. Du bist nämlich gigantisch monströs und hast mehrere Menschen umgebracht. Den kleinen Wichser, den braucht man. Und du bist bloß gigantisch monströs und hast vielleicht nur Leute angegriffen. Der Kill war aber auch toll. Ja, es war sehr amerikanisch. Independence Day. Ja, sehr thematisch für heute. Wir haben schon gesagt, so die flotten Sprüche in den Filmen, die etwas beknackten Dialoge, oder beknackt ist das falsche Wort. Aber das Drehbuch für diesen Film hat jemand geschrieben, der eigentlich mit so Creature Features gar nichts am Hut hat. David E. Kelly, der Gatte von Michelle Pfeiffer und Schöpfer von Serien wie Ally McBeal, und er hat geschrieben für The Practice, für Boston Legal. Er war der Co-Creator der wunderbaren Serie Doogie Howser MD, wo der Neil Patrick Harris als Jungspund ein hyperintelligentes Kind gespielt hat, das dann in einem Krankenhaus arbeitet. Der Typ, der ist eigentlich Anwalt gewesen und hat dann eben in den 90er Jahren sehr viel fürs TV geschrieben und dann eben sehr viele Anwaltsserien, weil das ist halt, da kennt er sich aus. Da kommt eben so dieser New Yorker Neurotiker-Zeug kommt dann so rein und eben diese schnippischen Dialoge zwischen den Leuten. Und ich weiß nicht, David E. Kelly hat, wie schon gesagt, ansonsten nichts in die Richtung geschrieben. Ich glaube, den ist einfach irgendwann mal für seinen Anwaltskram langweilig geworden und hat gedacht, pff, bei einer Flasche Wein, hey, ich schreibe jetzt mal ein Creature Feature. Und also er ist auch bekannt dafür, dass er relativ schnell schreibt und relativ halt viel, weil der hat ja, keine Ahnung, 10 Fernsehserien oder sowas mit Scripts versorgt. Und da wird er wahrscheinlich das Ding innerhalb von einem Nachmittag oder zwei hingerotzt haben. Da muss man aber auch sagen, dass der Film steht und fällt damit, für jeden Einzelnen, denke ich, wie man diesen Humor aufnimmt. Weil teilweise ist es halt schon derb. Und ich glaube, das wird dann am Ende von unserem Fazit, das hat, denke ich, mit dem größten Einfluss noch, abgesehen davon, wie man jetzt in unserem Fall die Monster-Szenen in Anführungszeichen aufnimmt, ob der Humor einen abholt oder nicht. Und das sind eigentlich zwei Sachen. Also zum einen, wie gesagt, mit Betty White, die hat ihre eigene Kategorie nochmal in dem Streifen an Humor rausgebracht. Und Definitiv, ja. man kann jetzt nicht behaupten, dass der Film sich übermäßig selber ernst nimmt. Nee. Und den Humor, glaube ich, wenn der einen abholt, dann hat man richtig Spaß an dem Streifen. Ja, aber ich meine, die einzelnen Sprüche. Also teilweise geht es dann halt wirklich von so Body Cop filmmäßigen Sprüchen wie mit You hit him. Yes, I did. Er hat gesagt, dass er Karate kann. Oder dann auch wirklich, dann geht es wieder in Richtung von Romcom. Also das am Ende fand ich so cheesy, wenn er dann losfährt also wenn dann Jack losfährt mit dem Blondchen neben sich und dann schon sagt, I already missed the crocodile. Da bist du entweder bist du in dem Film drin und lachst dich kaputt, oder du denkst dir, Gott, was ist das für ein nerviger, langwieriger Streifen? Ja, lang oder langwierig Ist er ja nicht ist ja mal. eigentlich, Eine, der ist, weniger als 1,5 Stunden. ja, der hat nur knappe 79 Minuten, unter 80 Minuten. Das ist, also wir haben Gamera-Filme angeschaut, die länger sind. Ich Und das ist meine, eigentlich. Gamera versus Lake Placid, ich will es mir ansehen. Why not? Ich meine, Schildkröte gegen Crocker. ja. Kann das Krokodil durch Gameras Panzer beißen? Wir werden hier herausfinden, wenn das 10 Meter lange Krokodil versucht, das 50 Meter große Schildkrötenmonster anzugreifen. Naja, vielleicht ist es eine ganze Horde von Lake Placid-Viechern, und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Sie sie. haben eine Atombombe auf Lake Placid geworfen und das hat das Krokodil nur mutieren lassen. Ja. Hey, wenn King Kong einen Größenboost kriegt, damit Godzilla kämpfen Okay, kann, gut. dann funktioniert mit Lake Placid auch. Okay, Und überzeugt. also so eine Todesrolle, dass die ihr zumindest ein Bein von Gamera abreißt, traue ich da immer zu. Death Row. Was ich nur ansprechen wollte. Der Film, der sieht ja ziemlich gut aus, ist relativ kurz und hat als ziemlich viel, eigentlich nennenswerte Character-Actor zumindest in seinem Cast. Und er war auch vergleichsweise günstig. Weil ich schaue dann immer so, was haben so vergleichbare Filme in der Zeit. gekostet, die so rausgekommen sind. Also im gleichen Jahr ist Deep Blue Sea erschienen. Der Hai-Film, den wir auch schon mal thematisiert haben, der hat so 60 bis 80 Millionen gekostet. Ich glaube, das Jahr davor oder so ist der Film Anaconda erschienen. Der hat 45 Millionen Dollar gekostet. Und hier Lake Placid wurde für schlappe 27 Mille gedreht. Das kannst du dir heutzutage für so einen Film gar nicht mehr vorstellen. Naja, und dafür sieht er, wie gesagt, auch wirklich gut aus. Jetzt meine Frage, weil ich nicht nachgeschaut habe, hat der Kohle gemacht? Lake Placid hat 57 Millionen im Box-Office eingespielt. Also eine gute Nullnummer. Also es gibt einen Grund, warum es dann irgendwie fast eine Dekade gebraucht hat, bis das Fortsetzungen gekommen sind. Und die sind dann halt eben so eher so Sci-Fi-Channel-Geschichten gewesen. Weil irgendjemand für ein Appel und ein Ei die Lizenz bekommen hat. Naja, aber immerhin steht die schwarze Null. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass sie, wenn sie mit Minus rausgegangen sind, dann nicht mit viel. Was man da ja auch sehen kann, ist, dass der Streifen durchaus auch an anderen günstigen Bootleg-Produktionen von Jaws sich was abgeschaut hat. Die haben mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch mal The Last Jaws gesehen. Warum? Der Film hat doch gar keine Windsurfing-Szene. Ja, aber. Du hast hier einen Crocker, der sich an der Kufe unten von einem Heli ranhängt. Ah, wie in The Last Chance. Ja, Ja. okay. Und in der Szene habe ich mich einfach wirklich gefreut, weil man kann auch aus solchen absoluten Schrottfilmen irgendwas Positives ziehen. Philipp, hast du schon mal der Weiße Hai 2 angeschaut? Ah, ja. Vielleicht haben sie erst einen weißen Hai 2 angeschaut. Aber Last Jaws hat es auch. Ich Und lasse da die ist es Illusion. cooler. Weil das mit Badewannenspielzeug gedreht wurde. Okay. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, der Film wurde geschrieben von jemandem, der Anwaltsserien macht. Dafür ist Betty White mit überraschend wenig Konsequenzen aus der Geschichte rausgegangen. Sie hat vor der Polizei gestanden, dass sie ihren Ehemann umgebracht hat, hat dann auch noch gelogen, dass es dann das Krokodil war, hat dann nochmal, also mehrere Male die Polizei angelogen und wie schon gesagt, sie hat einen Mord gestanden. Warum ist die Frau nicht irgendwie abgeführt worden oder so? Weil sie ein altes Mütterchen ist, das, ach komm, der ist so alt, den lassen wir doch in Ruhe, die tut doch niemandem was. Ich finde, es war eine, es hat es nicht in den Top-Moment geschafft, das kann ich jetzt schon mal sagen, es war eine meiner Lieblingsszenen dann trotzdem, als die gute Frau den Mord in Anführungszeichen gestanden hat und wie sie es gemacht hat. Und dann dieses Gespräch mit diesem Deputy draußen beim Tee trinken ist einfach genial. Die beleidigt alles und jeden dabei. Und ach ja, es. Ist toll. Also die Frau steht da wirklich in der eigenen Liga. Okay, bevor wir darüber reden, wer das Monster des Films ist, will ich noch kurz sagen, wer hier Regie geführt hat, weil das ist eigentlich auch ein interessanter Typ. Steve Miner, der ist der Regisseur gewesen von Freitag, der 13. Teil 2 und 3 und hat auch ziemlich zeitgleich zu Lake Placid das Revival für das Halloween-Franchise eingeleitet mit Halloween Age 20, also einer der besseren Halloween-Filme. Also, das ist ein richtiger Splatter-Profi, Spezialist. Der hat aber der Klassiker des Splatter-Genres gemacht. Und in Gore-Momenten kommt es rüber. Aber ansonsten merkt man mehr die Hand des Ally McBeal-Autors, glaube ich. Okay, was ist das wahre Monster des Films? Was ist das metaphorische Monster oder die Message, die der Film trägt? Betty Weil White. oft ist es ja nicht. Ich hätte jetzt an Armin einen Vorzug überlassen. Entschuldigung. Ich meine, ich bin da nicht unvoreingenommen. Ich hatte zum Kopf so oder so, ist das Ganze. Auch in der Diskussion mit dem, ach, etwas gefurzt eben, das war mit dem Kugel so passiert, aber ach, ich meine, irgendwie, ich war von Anfang an auf Kugel seiner Hey, ich Seite. bin auch meistens auf der Seite des Monsters. Ah, irgendwie kann ich nicht wirklich sagen, dass es ein Monster gibt. Ich meine, ja, die Leute sind. Ganz ehrlich, 90% sind irgendwie Arschlöcher. Auf eine Art oder die andere. Und Skurril, hat Also, nicht wirklich irgendwem was getan. abgesehen von denen, die sie getötet Ja, haben. die zwei Leute. Ja, die zwei Leute, bitte. Vielleicht die beiden mit Vermutlich. einem höheren Sie Killcount. hat zwar bloß bisher noch nicht erzählt, also wäre ja doof. Oder die hat Eben. vermutlich mehrere Leichner im Garten verscharrt. Ich habe mir nur aufgeschrieben als Monster des Films der Kevin, der Oh seine ja. Freundin mit der besten, also der seine Partnerin mit deren besten Freundin betrügt, also und sie dann irgendwo nach Maine wegkarren lässt. Da Also fällt mir der jetzt ist, auch noch glaube was ein. Hat sie dann nicht auch noch gesagt, how's your family? Dann geht also Kevin praktisch schon seiner Familie mit Kelly fremd und der dann nochmal. Ja, Das weiß ich nicht, wird vielleicht ist wild. es eine Familie aus früherer Ehe oder so. Ja, kann Also, es sein. könnte man Ich würde es also, glauben. das weiß ich nicht sicher, aber es wäre ihm zuzutrauen. Also, fürs größte auch schon im Film könnte man Kevin nominieren. Betty Whites Figur ist einfach ein Serienkiller. Oh ja. Ansonsten finde ich, mangelt es den Film irgendwie an Messages. Also, der ist halt die Geschichte, aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwie so ein irgendwas thematisiert wird, sondern ein größerer kultureller Kontext dahinter steht, der irgendwie hier in der Handlung angeschnitten werden soll. Das ist halt relativ straightforward. Das, was man im Film sieht, das, was der Film machen wird, das kriegt man. Und es ist nicht so, dass man so ein bisschen bohren kann und dann kommt irgendwelche noch geheime Botschaft dahinter raus. Ist auch mal okay. Es muss nicht immer Kapitalismus oder Kommunismus das Monster des Films sein. Wir haben wenigstens eine kleine Andeutung gegen die amerikanische Waffenlobby, weil als dann unser Sheriff den Crocker in die Luft jagt, findet er das ja doch gar nicht so geil. Also vielleicht so wenigstens kleine Andeutung, aber sonst würde ich auch sagen, Betty White, das ist war der Monster und sonst braucht man nichts rein interpretieren. Also ich hätte auch einfach netter umgekehrt. Schaut, ich habe da ein Krokodil gefunden, das will ich aufziehen. Und ich schaue halt, dass es möglichst wenig andere Leute aufwischt. Ja, Dann stelle ich halt Schilder auf und suche so, im Wasser sind giftige Algen, geht's in ins Wasser rein. ja. So, dann hat es geheim und Ja, das. Wer weiß, vielleicht hat Betty White ein paar von die Tacho gefressen. ja. Ja, der erste Kill, das war gar nicht das Krokodil, sondern Betty White mit einer Machete. Hey, es würde erklären, warum die Kugel so viel gefressen haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Betty White tötet es und friert es dann ein für später. Naja, oder sie ist eigentlich eine verrückte Wissenschaftlerin und hat dem Crocker über Jahre hinweg Steroide und so weiter gefuttert, weil deswegen ist es so groß. Wer weiß, wer weiß. Das war bei Alligator so, dass sie doch irgendein Wachstumshormon sei gefressen haben. Haben wir es schon. Okay, kommen wir zu den Tops und Flops des Films. Mit was wollen wir denn anfangen? Auf was habt ihr denn Lust? Mach mal Flops erst. Machen wir Flops erst. Armin, magst du gleich? Oh, ja, Flops. Ja, ich meine, wir haben vorhin schon angesprochen, das CGI ist ja meistens doch ziemlich passabel für die 90er, finde ich. Gerade an da finde ich, als Grün doch gut aussieht für die Zeit. Aber ich finde der Entrance mit Grizzly Bear ist immer noch der schwächste Moment. Dieses Ausführung ist ziemlich gut, in Sachen von Schockmoment und einfach die. Der Moment, oh mein Gott, das ist ja riesig. Aber halt, gerade der Bär selbst sieht auch doch etwas fake aus. Es sind immer halt die Sachen mit CGI. Es ist leichter, so glatte Oberflächen zu machen und eben Krokodil, was zwar Texturen hat, aber ziemlich glatt und schuppig ist. Und dann hast du Federn und Fell ist doch etwas schwerer. Und ich glaube, gerade in der Szene kommt das etwas rüber. Es ist eben, der Moment, ha, ja, vor den ganzen Sachen im Film. Ist es doch nicht so super gealtert? Und vor allem das Krokodil, das ist ja meistens nur nass. Und so dieses glossy, Ja. shiny Zeug, das ist auch, da hat sich Genau, das CGI braucht man. früher, also so das frühe 90er Jahre CGI trotzdem noch ein bisschen leichter getan. Deswegen hast du den T-1000 in Terminator 2, der halt so komplett shiny ist. Ja, da stimme ich dazu. Pulse ist halt, ich glaube, der Film, der das möglich gemacht hat, war, glaube ich, Monster AG. Da haben es extra für den Philipp, wie hieß er? Sally. Sully, ich weiß, dass du den Film magst. Also, das ist so eine typische Frage, wo sich dann der Film auskennt. Und ich habe da mal so ein Making-of angeschaut, wo sie extra für den Sully eine eigene Software geschrieben haben, damit sie den Pulse so gut animieren können. Und das hat man dann gemerkt, dass da das dann so der Quantensprung war, dass das dann insgesamt immer besser wurde. Aber ja, da ist es halt ein bisschen shaky. Aber es ist also in gewissermaßen so der Money-Shot des Films, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Philipp, oder Armin, hast du noch Flop-Momente? Nein, Ne? Na, na, okay. ich bin sowas. Wir haben es schon mal ein bisschen vernichtet hier heute, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Kelly, die jetzt vielleicht nicht in ihrer kompletten Person, aber die geht mir des Öfteren doch einfach mal bloß auf den Sack. Und wie sie dann das vierte Mal irgendwo runtergeflogen ist, habe ich mir echt gedacht, ja komm, los Crocker, schnappst du dir. Dann ist wenigstens Ruhe, dann brauchen wir uns das nicht länger geben. Also es ist wirklich viermal ist es, glaube ich. Also einmal wird sie vom Kanu geschmissen, dann wird sie einmal vom Boot fällt sie total tapsig vom Boot runter, wo sie dann gerettet werden muss. Sie schwimmt zum Heli rüber, weil sie jetzt irgendwie wieder vom Auto runtergeworfen. Also, dann oder war Im sie? Finale kann ich es verstehen. Du Ja, brauchst es halt nicht ich weiß nicht. zweimal vorher auch schon machen. Und sie ist so als Figur dann auch, zumindest am Anfang, sehr, sehr nervig. Das ist ein sehr, ich habe einen sehr ähnlichen Punkt und ich steige jetzt einfach mal mit ein. Ja, das ist, ich sag mal, sehr sexistisch geschrieben und sehr, weißt du, sie ist so die Palalalala-Tante aus New York. Und das ist so ein richtig schönes oder richtig schlimmes Stereotyp, das halt in den 90ern dann noch sehr vertreten war. Vor allem auch halt in den TV-Serien, die eben dieser David E. Kelly geschrieben hat. Und ja, da ist hier Kelly. Ihr fällt gerade auf, dass der Drehbuchautor Kelly mit Nachnamen heißt und die Hauptfigur Kelly mit Vornamen. Ob das irgendwie zusammenhängt, man weiß es nicht. Aber wenn, dann hat er sich auf jeden Fall einen komischen Charakter als sein Stand-in ausgesucht. Vielleicht hat es autobiografische Züge. Ja, also ich habe gelesen, dass der ziemlicher, in Anführungszeichen, Hack sein soll. Also nicht so der coolste Typ. Aber ich meine, er war Anwalt und hat dann Anwaltsserien geschrieben. Was erwartet man? Ja. Aber ja, Kelly kann schon sehr schwierig sein. Und das ist der Punkt, den ich mir dann aufgeschrieben habe. Die Romanze, die eigentlich nur darum funktioniert, weil ich verstehen kann, dass jeder einen Bill Pullman hinterher schmachtet. Oh Aber ja. was der Bill Pullman dann an der Kelly finden da, das ist dann, das entzieht sich mir dann. Zumindest auf die Art und Weise, wie die Kelly geschrieben wurde. Und ich habe noch einen weiteren Flop mir aufgeschrieben. Und das ist für mich ganz klar die komplett vertane Chance mit dem Twist, dass es mehr Krokodile gibt. Man kann es vielleicht als Gag dann cool finden. Oh, es war ein zweites da. Boom, es ist schon tot. Aber was bringt es, dass man gleichzeitig sagen können, oh, schau her, das Krokodil hat überlebt, aber sagen kann, wir haben es in die Luft gejagt. Und es ist wieder nichts damit gemacht. Es ist einfach bloß, oh, es ist da und es wird erschossen. Da könnte man also da habe ich mir jetzt innerhalb von 2 Sekunden irgendwie so ein bisschen was zusammengesponnen, dass man vielleicht vorher das Krokodil verletzt, dann hat es bloß noch ein Auge oder so und dann ziehen sie es raus und dann so, warte mal, das hat ja noch beide Augen. Und dann kommt aus dem Hintergrund oder so aus der Seite, kommt nochmal aus dem Wasser dann das zweite Kroko und richtet nochmal ein richtiges Blutbad an. Also einfach nochmal vier, fünf Leute sterben, weil er komplett ausrastet, weil er seinen Artgenossen retten will oder sein Weibchen oder was auch immer. Das wäre, Ja, also wie ich du meine, der, sagst, also das ist so eine der, der, vertane der Chance. eigentlich, das eigentliche Setup ist, dass so das ist das falsche Ende, dass du das Krokodil fangst, in der übrigens eigentlich, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, aber es ist schon irgendwie cool, dass sie hier die Kuh an den Helikopter dran gehängt haben und die als Köder benutzt haben. Ich glaube, die Bridget Fonda hat gesagt, she looks like a sad teabag. Und danach kommt noch ein super Spruch: She's mooing. Und irgendwer sagt: You wouldn't. Ja, also generell ist das natürlich schon cool. Ich hätte mir da dann auch ein bisschen mehr erwartet. Wenn ich den Twist schon bringe, dann könnte ich auch mehr damit anfangen, weil da hätte genauso gut auch der Brandon Gleesner mal ins Wasser schießen können und das Krokodil verfehlen können, dass er seine komplette Munition verschossen hätte oder irgendwie sowas in die Richtung und sie dann nur noch die Option hätten, es lebend zu fangen. Wer weiß, irgendwie sowas in die Richtung. Aber naja, so viel zum Negativen. Kommen wir zum Positiven, zu den Top-Momenten. Und Armin, du hast wieder den Vortritt, damit wir dir nichts wegschnappen. Ah, jetzt muss ich überlegen. Ja, es gibt ein paar gute Momente. Ist schwer, ist schwer, ist schwer. Irgendwie Effekte, muss ich bitte fast sagen. Die Szene im Helikopter und der mit dem Krokodil. Ich glaube, da haben wir aber ziemlich gute Shots dabei. Auch im Wasser, da reveal dann mit dem Krokodil halt von oben und etwas, was halt im Ganzen sieht, dann auch wirklich die ganze Größe einschätzen kann, auch wenn natürlich, wie vorhin gesagt, ein Drittel größer ist, was es eigentlich sein könnte, sollte, aber das ignorieren wir mal, ja. Und ja, natürlich, vielleicht wahrscheinlich ein bisschen von Jaws 2 abgekuppelt, von der Westside 2 abgekuppelt, aber ich meine, großes Tier im Wasser, was einen Helikopter runterzieht, was kann schon schief gehen, ja? Ehrlich, ja, absolut. Da kann ich dir nur zustimmen, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, Kroko und Helikopter in dem Tandem. Das sind nämlich alle Szenen, wo das Krokodil und der Helikopter zusammen irgendwie involviert sind, super. Ob es jetzt so die Szene ist, in der das Krokodil den fliegenden Helikopter beißt oder eben dass das Krokodil im Helikopter feststeckt. Weil ganz ehrlich, das ist eine mit der cleversten Sachen, die der Film macht. Das Krokodil bewegungsunfähig machen, indem es in dem Helikopter drin stecken bleibt. Und jetzt kurz mal eben den kompletten Scheiß-Helikopter nochmal hochhebt und sich an den Strand dran wuchtet, wo du dir auch dachtest, so heilige Scheiße, gleich bringen wir das alle mit dem Helikopter um. Oh, die Helikopter, die Rotoren hätten sie nur drehen müssen, ne? Sodass praktisch immer, wenn es näher kommt, die Rotoren so im Boden reingraben und die Leute vor den Helikopterblättern wegrennen müssen. Ne? Ja, oder nicht wegrennen können, sondern zerfleischt werden. Oh ja. Geil. Ich gehe tatsächlich mit meinem Top-Moment ein bisschen eine andere Route und das könnte eventuell auch schon so ein kleiner Hinweis auf mein Fazit sein, weil ich ja schon gesagt habe, dass der Film steht und fällt mit dem, wie man den Humor aufnimmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht war es der Tag, aber 100 Punkte, Kinder. Mein Top-Moment sind zum einen Betty White. Einfach Soll ich mal notiert? jeder einzelne Spruch von ihr hat gesessen. Also. Es hätte eigentlich bloß noch irgendwie gefehlt, dass sie sagt, eat a bag of dicks oder so. Was sie im umschriebenen Sinne ja auch öfter mal gesagt hat. Ich habe mal ihr bestes Zitat, habe ich mir aufgeschrieben, wenn es das du nicht hast. Ich finde, das Beste, was sie gesagt hat, war zum Sheriff. Und sie meint, if I had a dick, this is where I would tell you to suck it. Das war so. Genau das. Das wollte ich mir auch aufschreiben, habe ich vergessen. Danke dafür noch. Und ich muss als Zweiten, also das ist so, der geht fast ein bisschen unter, aber ich fand trotzdem jedes Mal, wenn er irgendwas gemacht hat, war es einfach Gold und es ist der Sheriff. Alles, was er macht, ist einfach, egal wie tacky das ist, dass er dann kopfüber da hängt oder dass er dann flucht, weil er in die Grube reingefallen ist und so. Einfach, wie er dann einen Prof in die Fresse reinhauen und sagt so, ja, habe ich gemacht. Ich mochte den Typen einfach von Anfang bis Ende. Ich finde ihn einfach sympathisch in dem Streifen. Ist wirklich absolutes Bullseye für meinen Geschmack. Ich fand es toll. Die ganzen Sprüche waren dermaßen based. Und irgendwie hat es dann mal noch, gut, mein zweitliebster Spruch hat dann tatsächlich nur Sir gebracht mit maybe later you can chew the bark of my big fat log. Woraufhin dann der Sheriff gefragt hat, was that a homosexual remark? Es ist so bescheuert und ich liebe es. Ich habe mir auch nur eine Zeile aufgeschrieben, dass der Hector zum Sheriff sagt. Der Sheriff meint, woher wissen Sie das? Und der Hector meint so, ja, wissen Sie, Sie verstecken diese Informationen in Büchern. Das erinnert mich so ein bisschen, hat mich an Star Trek erinnert mit Q, wo Q Worf mal fragt, Eat any good books lately, Worf? Und dann habe ich noch einen kleinen Top-Moment und das ist gleich ganz am Anfang, die Innereien, die fand ich spitzen, das sah super aus. Die haben einen richtig schön in den Moment reingebracht und ich fand, das sah wirklich gut aus. Also das war ein richtig schöner Schocker. Also wo der dann irgendwie meint, ich habe halt gemeint, naja, dann sieht man jetzt mit Beinstummeln oder sonst irgendwas, wo er dann Todesrolle gemacht hat. Und dann fiel halt einfach wirklich mal die Hälfte von dem Dude und der war auch super Schauspieler mit dem Blick so. Was ist denn jetzt hier los? Der Klassiker in dem Moment war gewesen, dass man jemanden holt, dem amputierte Beine hat und da ein bisschen die Stummel bemalt und dann den so rauszieht. Aber dass er komplett halbiert ist, das ist, setzt er dem noch einen Ja, drauf. fand ich super. Ja. Das war es dann aber doch auch mal von meinem Ja. Top-Moment. Also, mir ist gerade noch was eingefallen, weil wir haben so ein bisschen, oder beziehungsweise ich habe so gesagt, vertane Chance mit dem Twist, dass er zweites Krokodil ist und so ein bisschen die Sache zwischen den Sheriff und Hector, wird er dann zum Schluss auch aufgelöst, dass der Sheriff beim Hector mit dem Krankenwagen mitfährt und sowas. Und ich glaube, also wenn ich die Sache gemacht hätte, hätte ich es so gemacht, dass der Sheriff vom Krokodil ins Wasser gezogen wird, vom Zweiten, und dann Hector mit der Waffe vom Sheriff als Krokodil erschießt und dann der Sheriff so sagt, naja, aber so lieben doch Krokodile. Oder dann der Hector sagt, ja, aber trotzdem sind sie mir wichtiger als Krokodil. Ich liebe dich mehr. Und Du, bei Sion musst du noch ein Level höher gehen. Dem schaut er einfach tief in die aber ich liebe Augen. dich mehr. Dich liebe ich mehr. Ja. Das muss ein richtig homoerotischer Moment sein, damit es zieht. Bei Sion. Level. Komplett Oh reinlegen. Also das hebe ich mir alles auf für My Lake Placid Remake, in dem eben der Matt Berry Hector spielt. Leider, ich kann keinen Ersatz für einen Bill Pullman finden. Also kann ich leider den Film nicht produzieren. Es hapert einzig und allein daran. Wer hat so einen guten Schlafzimmerblick wie Pullman im heutigen Spektrum? Ja, also es ist ja nicht so, dass Bill Pullman tot wäre, aber er ist ja zu alt für diese Rolle. Er ist aber, also ich habe Bilder angeschaut, er sieht immer noch gut aus. Er ist jetzt, also er hat sich Also, gut gehalten. das Independence Day Sequel ist einzig und allein wegen Bill Pullman anzusehen. Wie gut der auch mit seinem Vollbart ausschaut. Oh ja. Finde ich sonst, finde ich komplett crap, aber das. Der Philipp sucht nur noch Schauspielern. Ja, Du wirst keinen finden. ich suche da noch. Vielleicht fällt mir da noch was ein. Ja. Damit kommen wir dann aber zu unserem patentierten Fazit, zu unserem Daumen-Rating. Hier bewerten wir nicht irgendwie die Qualität eines Films oder so, sondern einfach nur wirklich unser persönliches Empfinden, wie viel Spaß hatten wir mit diesem Streifen. Das geht mit der besten Wertung los. Da gibt es zwei Daumen nach oben für einen absoluten Hit. Für einen Daumen nach oben hatte man immer noch Spaß. Viel Spaß mit dem Streifen. Die Mittelwertung ist ein Daumen hoch und einen Daumen nach unten. Wenn es nicht ganz so lustig war, gibt es einen Daumen runter. Und wenn man es nie wieder auch nur im Ansatz sehen will, gibt es zwei Daumen runter. Und wieder mal würde ich sagen, Armin, Okay. zeig uns dein Zwei-Daumen-Rating. Diesmal geht es wenigstens schnell. Einfach zwei Daumen hoch. Lake Placid, aber auch meiner Meinung nach so ein klassischer 90er. Creature, Feature, Adventure, Flick. Was paar Charaktere, aber eher derbe Witze, gutes animatronisches Monster. Was will man mehr? Es nimmt sich gerade ernst genug, dass es funktioniert, aber auch nicht zu ernst. Kommt einfach ziemlich gut zusammen. Philipp? Ich kann mich da bloß anhängen. Mich hat der Streifen absolut abgeholt. Mich hat die seltenen, aber doch gory-Momente fand ich toll. Ich fand's Krog sah super aus. Jedes Mal, wenn irgendwo eine richtig schöne, echte, große Animatronik da ist, bin ich begeistert. Und der Humor war einfach wirklich absolut meins. Ich hatte eine Bomben-Gaudi mit dem Streifen. Hab wirklich länger bei einem Film, selbst bei Komödien oder so, nicht so viel gelacht. Das war einfach richtig herrlich bescheuert. Heutzutage würde man based sagen bei dem Humor zum Teil. Hab mich absolut abgeholt und wenn man so leicht dummen Humor mag, 10 von 10. Also ich meine, einen Spruch sehe ich gerade noch, den haben wir vergessen. Den feuert dann auch mal wieder unser Prof raus. The longer you live, the more you can have sex with your sister. Ich meine, kommt schon, Kinder. Wie kann man das denn lieben? So, ich mache jetzt den Spielverderber. Oh nein. Nicht ganz, nicht ganz. Aber ich muss sagen, und deswegen habe ich ja Philipp dir den Vortritt überlassen. Weil irgendwie ist Lake Placid ist ein Film, den sollte ich mehr mögen, als ich es eigentlich tue. Also ich habe den schon ein paar Mal, ein paar Anläufe gebraucht. Aber so hundertprozentig zündet der bei mir nicht. Einerseits, Creature Effects, haben wir gesagt, sind super. Ich meine, du hast viele flotte Sprüche. Der Film wird hauptsächlich durch die Stan-Winston-Kreatur und die Character Actors hier getragen, die dort sind. Aber ansonsten ist es alles sehr, sehr seichte Unterhaltung. Also zumindest für mich. Und ich glaube, so im Laufe der Besprechung habe ich ein bisschen mehr Spaß aus dem Film ziehen können, weil ich wäre ursprünglich reingegangen mit einer Mittelwertung. Aber es ist halt, wie es so oft ist, wenn man sich über einen Film unterhält und dann ein bisschen mehr so die positiven Sachen vor Augen geführt haben. Also, ich kann einen Film, in dem Betty White mehrmals alle Leute als Cocksucker beschimpft. Kein Rating geben, das unter ein Daumen nach oben ist, und darum gebe ich das auch. Ihr habt mich da ein bisschen mitgezogen und da bin ich dankbar dafür, weil wenn mir ein Film mehr Spaß macht, wie er mir davor Spaß gemacht hat, ist es natürlich gut für mich. Aber generell muss ich jetzt so sagen, so wenn ich jetzt die Kroko-Filme ansehe, so das große Subgenre des Krokodilfilms, da ist für mich so Rogue und Alligator von 1980, wobei das natürlich Alligator ist und kein Krokodil, komplett unterschiedlich, aber ich würde das jetzt einfach mal mit dazu werfen. Die finde ich, gefallen mir persönlich beide besser, und da ist Lake Placid, steht dann trotzdem noch hinter denen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt noch Leute, die den Film feiern, von dem her würde ich ihn auch Leuten, die einen Kroko-Film ansehen, weiter empfehlen. So viel zu meinen Rechtfertigungen. Ich kann es respektieren. Ich kann es. Du liegst falsch, aber wir respektieren deine Meinung. Ja. Und ich hab mich dann eigentlich ja schon geoutet, was so mein Lieblings-Kroko-Film ist. Also den würde ich jetzt mal als Rogue betiteln. Und das wäre dann ein fließender Übergang zu der Community-Frage dieser Episode. Und die wäre: Was ist euer Lieblings-Krokodil-Film? Philipp, Armin. Was ist der Lieblingskrokodilfilm? Welcher steht in eurem Ranking ganz oben? Das muss ich mal überlegen. Wahrscheinlich wirklich Lake Placid, aber ich meine, Alligator und Rogue sind sehr knapp dran. Mhm. Und dann vielleicht Crawl, würde ich sagen. Crawl, ja. Das, wenn wir Crawl behandeln, dann bist du auf jeden Fall wieder mit dabei, Armin. Gerne. Also du darfst auch gerne mal wieder zu Gast sein, wenn es nicht um Krokodile geht, oder wenn es um Krokodile geht, dann... Erzählt er jetzt hier auch Vorstadtkrokodile? Ich das Musikvideo von Schnappi. Oh Gott. Ich bin jetzt nicht ganz so versiert, was das angeht. Macht ja nichts. Ich muss jetzt, glaube ich, auch sagen, ich bin jetzt bei Lake Placid auch dabei, wobei ich damals den Tele5-Film Dino Croc vs. Super Gator, da habe ich damals, es war eine meiner früheren Erfahrungen mit trashy Creature Feature versus Movies, glaube ich, war auch einer der ersten, die ich da so angesehen habe auf Tele5 damals. Wobei der noch gar nicht so alt ist, glaube ich. Das war schon eine Weile her. Ja, aber ich glaube... Ich hätte ihn jetzt so 2012, 13 angesiedelt, ohne dass ich jetzt nachgeguckt habe. Ich schau mal nach. Armin, hau in die Tasten. 2010? Okay. Ja, das ist schon... Ja, der ist 14 Jahre alt. Ja gut, dann ich hatte gemeint, so, ja, weil ich es ist so, ich weiß, dass ich keine 12 oder so war. Also den habe ich dann schon auf dem Sci-Fi Channel geguckt. Oha. Ich glaube, den fand ich, den muss ich da jetzt mit reinbringen, weil den fand ich richtig cool. Ich bin den nochmal anschauen würde, finde ich den wahrscheinlich richtig schrottig, aber er hat einen Platz in meinem Herzen. Schrottig, aber man kann Spaß damit haben. Es kommt wahrscheinlich drauf an, wie viele Leute dabei sind und wie viel Bier im Spiel sind. Ja. Das Beste ist, es gibt ja Super Gator und dann einfach seine eigenen Filme, die davor waren. Ja. Das Witzigste daran finde ich, dass Super Gator endet mit einer Montage von den ganzen Charakteren, als wäre es die fucking Intro von Friends. Ich habe mal ein Video dafür gemacht, das kann ich dir schicken dann. Ja, bitte. Das kommt in die, Kollektion. Der Pierre, der bei uns auch das eine oder andere Mal zu Gast ist, in sein erfolgreichstes Ding, was er jemals im Internet gemacht hat, war, dass er das Ende von Predator mit der Outro-Musik von Golden Girls hinterlegt hat. Und das passt auch perfekt. Oh, und Golden Girls passt ja wieder, weil Betty White. Ja, full circle. Okay, was ist euer Lieblingskrokodilfilm, schreibt es uns doch, wenn ihr uns auf Spotify hört, gibt es da so einen Fragen-Tab. Da habe ich die Umfrage reingestellt, da könnt ihr das reinschreiben. Natürlich poste ich die Frage auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Das wäre Blue Sky, Mastodon und Twitter. Auf ersteren Blue Sky sind wir am aktivsten. Da poste ich auch so noch Sachen und nicht nur die Sachen, die es unbedingt braucht. Schaut doch da vorbei. Und dann bleibt eigentlich noch übrig anzukündigen, worum es das nächste Mal und auch im nächsten Monat geht. Im September machen wir den Seoul-Tember, also wie die Hauptstadt von Südkorea, und reden über koreanische Filme, koreanische Monsterfilme. Und wir beginnen mit einem Klassiker des koreanischen Monsterfilms, und zwar Yongari, auch bekannt als Yongari Monster of the Deep. Und in Deutschland selbstverständlich als Godzillas Todespranke. Weil wenn wir einen japanischen Film machen, dann steht da Frankenstein oder King Kong drauf. Aber wenn es dann ein koreanischer Film ist, der eben nicht mit Godzilla ist, dann schreiben wir Godzilla drauf. Es ist, ja, weil, so muss das sein. Weil Japan und Korea eben gute Freunde sind. Eben, immer. Wahrscheinlich haben sie historisch es, bewiesen. Wahrscheinlich haben sie es nur so gemacht, um Korea zu ärgern, die deutschen Filmverleiher. Höchstwahrscheinlich. Armin. Ja. Dankeschön, dass du uns beigewohnt hast, mit Krokodilexpertise zur Seite gestanden und mit Filmexpertise auch noch dazu, wenn die Leute dich online finden wollen. Armin Reindl, Twitter, sehe ich der Einzige, der dort ist. Tumblr habe ich auch langsam angefangen, aber nur wenn ihr lange Posts über Krokodile sehen wollt, ist gerade irgendwie Fossilien da. Ausgezeichnet. Da fällt. Okay. Ja. Kann man jetzt vielleicht auch rausnehmen, aber da fällt mir jetzt noch eine Frage ein, die ich aufgeschrieben habe, eigentlich auch an Armin und an dich, die mir so durchgerutscht ist. Und zwar, was ich ganz witzig fand, war dieser Fußabdruck, den sie im Streifen von dem Crocker genommen haben. Kam mir alles ein bisschen komisch vor. Also ich meine, ich habe schon Videos gesehen, wo dann Krokodile im Vollsprint mal ansetzen und tatsächlich dann auch ihren fetten Arsch komplett vom Boden abheben. Aber so einen sauberen Abdruck ohne außen irgendwas rum und den kann man dann so schön nehmen. Von einem Krokodil. Und es ist an nichts außen rum, es ist bloß der einzelne Fußabdruck. Ja. Ja. Aber jetzt so insgesamt Fußabdrücke von Krokodilen, ist das jetzt so ein typisches paläontologisches Ding? Weiß man das? Man kann es hin und wieder finden. Paläontologie kommt da ein bisschen rein, auch dass es viele Landleben gegeben hat. Aber hin und wieder finde ich was. Es ist sehr interessant. Ich weiß, vor 2 Jahren, einem Jahr, da haben sie einen Koproliten gefunden. Also ein versteinertes Stück Scheiße. Aus, glaub, Thailand, irgendwo in Südasien. Und ein Krokodil-Koprolit mit einem Krokodil-Fußabdruck drauf. Sehr, die sind schön. Scheiße getreten. Wahrscheinlich, ja? In die eigene. Ist schon möglich. Es ist dann also nur so ein zweiter Fußabdruck, in den so ein bisschen Klopapier drin. Ja, aber generell, wenn wir jetzt nochmal doch ganz kurz anschneiden. Der Film, der macht ja einiges am Krokotalk und ich glaube, es war relativ wenig Bullshit dabei. Ja, es war gewisse Sachen waren wirklich eben abgewandelt. Also, aber die Kernprinzipien waren schon nicht so falsch. Also, Krokodile, die über Ozeane schwimmen, hat es auf jeden Fall gegeben, deswegen haben wir die Gattung Krokodilus in der alten Welt und in Amerika. Mhm. Also wir wissen, sie haben vor, 10 Millionen Jahren von Nordafrika nach Südamerika geschwommen. Und davor haben es Skaviale von Asien bis nach Südamerika geschafft, auch über die mit dem Ozean und dann wieder zurück sogar. Oh. Also das stimmt schon. Okay. Gut, überwintern geht auch, theoretisch. Wir wissen, Alligatoren kommen bis nach ich möchte sagen Virginia rauf, im Norden, wo sie können dann in Tümpel überleben, solange sie genug Wasser haben, dass sie bedeckt sind und die Nase rausstrecken, das funktioniert schon. Genau, das ist ja das, was der Hector im Film sagt, so, genau. Sie können in einem gefrorenen See sein, solange es die Nase aus dem Wasser ragen dort, also übers Eis ragen dort, ist alles okay. Da habe ich auch mal schon Videos davon gesehen. Das ist ja, natürlich, wie gesagt, ein bisschen abgewandelt haben sie das. Krokodile können das nicht. Einerseits ist Alligatoren sind sehr interessant kälteresistent. Deswegen, Krokodile gibt es gerade in der Südspitze von Florida und Alligatoren ganz ein Stückchen weiter rauf. Maine ist dann doch schon zu weit nördlich, aber ja, Krokodile-Locken mit den Rufen von Jungtieren, stimmt auch. Das Alter, 150 Jahre ist ja wirklich hoch, aber ich glaube, es hat geheißen, ein Süßwasserkrokodil aus Australien ist, glaube ich, 130, 140 Jahre alt geworden. Also, Nicht schlecht. ja, Größe halt ganz schön übertrieben. Interessanter Fun Fact, das habe ich selber erst rausgefunden. Es heißt immer, ah ja, Krokodile fressen nicht unter Wasser und das Ganze. Was eigentlich theoretisch macht Sinn, weil sie haben diesen Palatal Valve im Mund drinnen, der halt verhindert, dass Wasser reinkommt. Weil, gut, die Zähne, der Mund ist eben nicht geschlossen, sie haben nicht wirklich Lippen oder was, das ist alles bedeckt, deswegen ist immer Wasser im Mund. Und deswegen würden sie es uns ertrinken. Und deswegen haben sie diese Schließmuskel drinnen, die halt das verhindert. Aber, und das habe ich nachgesehen, laut der St. Augustine Alligator Farm gibt es einige Arten, die es beobachtet haben, dass sie wirklich unter Wasser durchfressen, also Salzwasserkrokodile, Süßwasserkrokodile und falsche Gaviale, haben es alle beobachtet. Wow. Und ich finde, in einem Beispiel haben sie gemeint, dass wirklich unter Wasser gefressen hat, dann an die Oberfläche gekommen ist und sozusagen das Wasser wieder rausgewirkt hat, das Überschüssige. Ah, okay. Also, das habe ich selber heute erst rausgefunden, ganz ehrlich. Hey, die heißesten Aber, ja. Kroko-News. Und das ist gleich wieder ein Ding, das mir einfällt. Das habe ich sogar vergessen aufzuschreiben. Das fand ich nämlich echt interessant im Streifen auch, dass die gesagt haben, ja, unter Wasser greifen die auch nicht an, weil sie nichts sehen, angeblich. Die ist A übertrieben. Ja. Ich muss sagen, die. Ich weiß, von denen haben überraschend gute Farbsicht, was anscheinend auch irgendwie mit der Art vom Wasser zu tun hat, in dem sie leben. Also Süßwasserkrokodile, Salzwasserkrokodile haben du unterschiedliche Fähigkeiten. Also sie sind nicht blind unter Wasser, so wie ich das verstehe. Die Sache ist halt eben die, dass eben Krokodile, die meisten, die wir heute so traditionell vertraut sind, sind eben laue Jäger, mehr oder weniger. Die eben dann doch schon auf Wirbeltiere an dem Wasserufer eben erbeuten und deswegen halt mehr weniger unter Wasser. Es gibt trotzdem gewisse, die unter Wasser auch jagen. Gaviale kommen halt zu Mainz. Die sind eher Unterwasserjäger. Also ich würde mich nicht so verlassen. Würde ich mir ein Krokodil irgendwie im Wasser begegnen, würde ich nicht denken, ach, ich bin unter Wasser. Ja, Wie kann das passieren? im Film Lake Placid hat es ja auch nicht wirklich geholfen, weil die gute Bridget Fonda musste sich ja irgendwie hinter dem Baumstamm verstecken und das Krokodil hat versucht, sie Ja, aufzufressen. ich meine, Also, der erste Typ war ja auch unter Wasser zerrissen ja. worden. Stimmt. Einer der zwei Naja, war Kerle im ist das unter Biberbau. Wasser. Ja, stimmt, er war im Biberbau. Ja, aber ich glaube, das Krokodil war nicht im Biberbau. Vielleicht. Außer es war ein verdammt großer Vielleicht waren der Biber und das Krokodil Freunde, weißt du das? Biberbau. Biber und Krokodil, Ja? Ja, die beste Biber haben auch Kumpels. Leute gefressen. Biber waren es. Das war der. Es hat in Nordamerika hat es doch den 2 Meter großen Biber gegeben. Und ich Ja, glaube, genau. den hat man da Was gab's da? gekauft. 2 Meter. Kasteroides hat er geheißen, ja. Ich glaube, er hat keinen Biberschwanz gehabt. Er war riesig, aber hat eigentlich einen normalen Rattenschwanz gehabt. Riesenbiber. Okay. Ich war neulich bei Markus beim E&U-Gespräch zu Gast und da war eine Frage, die mir gestellt hat, was meine Lieblingsprähistorische Riesenversion von einem existierenden Tier ist. Und da habe ich unter anderem auch den genannt, weil Riesenbiber, was wisst ihr mehr? Ja. Okay, oh, ich glaube, jetzt haben wir es. Wir haben noch ein bisschen Krokotalk hinten dran gehängt. Es ist absolut super, weil genau deswegen haben wir dich ja unter anderem mit dabei. Jetzt sind wir aber fertig und wir können uns verabschieden. Schaut's beim Armin Reindl vorbei und wir hören uns das nächste Mal. Servus. Servus. Dankeschön. Tschüss. Finden wollen. Ja, Twitter, Armin Reindl. I think I'm pretty much the only one, as far as I know. That's the main one, I think. I have started posting on Tumblr, you know, more longer stuff. I do love the fact that. Warum bin ich ins Englische gerutscht? Ich wollte dich gerade fragen. Oh, fuck. Ausnahmsweise darfst du bei uns auf Deutsch reden. Oh, ich habe so gut durchgehalten, der ganzen Zeit.